Weißt du vielleicht etwas darüber, ob es schon eine Entscheidung gibt, ob wir einen Jahrespass ins Fitnessstudio bekommen? Naja, das wird sich dann hoffentlich bald klären. Naja, du weißt, wie das so ist, ja? Wir haben gerade ein großes Projekt mit einem neuen Kunden abgeschlossen und in den letzten Wochen musste ich enorm viele Überstunden schieben. Da bin ich tagelang kaum vom Schreibtisch weggekommen und nun habe ich wieder Rückenbeschwerden. Ja, damit hast du sicher recht. Aber zum Glück ist es in meinem Fall nicht die Bandscheibe. Das habe ich bereits untersuchen lassen. Der Orthopäde, bei dem ich war, meinte, ich soll unbedingt die Rückenmuskeln stärken. Und da wäre die ganz klassische Rückengymnastik im Fitnessstudio völlig ausreichend. Ach so, danke für den Tipp. Ich werde mich danach erkundigen und hoffentlich sehen wir uns tatsächlich bald in dem Fitnessstudio.